Deutschlandfunk Kultur Interview. Am Dienstag, da wies das Parlament in London das Abkommen mit deutlicher Mehrheit zurück, das Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Einen Tag später wiederum, da überstand sie, wenn auch mit einer wesentlich knapperen Mehrheit, ein Misstrauensvotum. Jetzt am Montag will sie nun einen Plan B vorlegen. Malte Kreuzfeld, wissen Sie, wie der aussehen könnte? Nee, weiß ich nicht. Und es ist allmählich ja auch schwierig, sich da noch eine sinnvolle Lösung vorzustellen für dieses ganze Problem. Die Niederlage war jetzt ja nicht gering, sodass man sagt, man ändert jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten am Deal und dann kriegt man vielleicht seine Mehrheit, sondern es war ja eine Zweidrittelmehrheit dagegen und aus so unterschiedlichen Gründen und mit so unterschiedlichen Motiven, dass jetzt eine Lösung, wie man diesen Deal noch nachbessern sollte, sodass er eine Mehrheit findet, fehlt mir die Fantasie zu, muss ich ehrlich sagen. Insofern glaube ich, es läuft immer mehr jetzt auf eine Lösung ohne Abkommen, also auf den Hard Brexit hinaus. Und lange Zeit habe ich gehofft oder gewünscht, dass es dazu nicht kommt und geglaubt, die Briten kommen noch zur Vernunft. Inzwischen habe ich diese Hoffnung, ehrlich gesagt, so ein bisschen verloren. Und ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob es eigentlich wirklich wünschenswert wäre. Das heißt, die Optionen irgendwie doch Neuwahlen, Rücktritt der Ministerin, neue Volksabstimmung zum Brexit mit vielleicht anderer Mehrheit, die Hoffnung haben Sie aufgegeben? Ja, wie gesagt, ich habe lange gedacht, so doof können die ja ehrlich gesagt nicht sein, um es mal salopp zu sagen. Und hat sich herausgestellt, so viel von den Voraussetzungen, unter denen man abgestimmt hat, war falsch. Und die Argumente, die vorgetragen worden sind, die Fakten stimmten nicht. Und dass die Briten irgendwann das doch alle noch merken und dann diesen Fehler noch korrigieren. Aber im Moment gibt es ja keine politische Kraft, die das so richtig vertritt. Und dass es zu Neuwahlen kommt, dass dann Labour die Position, also Corbyn stürzt und eine wirkliche Position pro neues Referendum macht, dass dieses neue Referendum rechtzeitig stattfindet und dann eine Mehrheit findet. Und ich sehe nicht, wie das in der zur Verfügung stehenden Zeit irgendwie realistischerweise funktionieren soll. Ich muss sagen, wie gesagt, ich habe lange darauf gewettet, dass die noch zur Vernunft kommen. Inzwischen glaube ich es nicht mehr. Das ist ja wie eine Zwickmühle, denn das Parlament will sich nicht selbst auflösen. Viele der Abgeordneten werden dann vermutlich ihre Jobs verlieren. Es gibt eigentlich nur destruktive Mehrheiten. Man möchte eigentlich ausdrücklich keinen No-Deal. Also das ist eine absolute Minderheit von Leuten, die das vertritt. Ist da Politik zerstört worden, Politikfähigkeit? Ja, glaube ich tatsächlich. Also man ist da reingesteuert mit der Idee, was man nicht mehr will, ohne eine Idee, was man stattdessen will oder mit einer vollkommen unrealistischen Idee, was man stattdessen will. Also die Idee, wir wollen alle Vorteile der EU weiterhin mitnehmen, aber keinen der Nachteile haben, dass das jetzt kein realistisches Szenario ist und dass diese EU sich auf sowas natürlich nicht einlassen kann, war ja eigentlich vorher klar. Trotzdem ist man mit dieser Illusion reingezogen. Man zahlt nichts mehr und man nimmt keinerlei Verpflichtungen mehr auf, aber man will alle Vorteile weiter haben. Das funktioniert nicht. Und im Prinzip bin ich jetzt inzwischen so weit, dass ich sage, dann soll man es jetzt auch mal durchziehen und dann sollen sie jetzt mal gucken, was sie davon haben. Also jetzt zumindest den Deal immer weiter nachzubessern, den immer weiter entgegenzukommen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das eine gute Lösung ist. Das wird ja nur immer mehr andere motivieren, vielleicht auch zu versuchen, für sich so eine paar Rosinen rauszupicken und nur die Vorteile der EU mitzunehmen. Ich würde inzwischen sagen, dann sollen sie doch austreten, können alle sehen, was sie davon haben. Und wenn Sie sich später anders überlegen, können Sie immer noch zurückkommen. Darauf blicken wir gleich nochmal, aber vielleicht auf die Auswirkungen. Die sind ja jetzt schon auf der Insel oder auf den Inseln zu spüren. Die Wirtschaft ist geschädigt und ist nicht sozusagen befreit schon mal vorab von allen Fesseln der Europäischen Union. Was beobachten Sie da? Ja, es ist im Moment viel Spekulation, weil man ja eben nicht weiß, wie der Brexit am Ende genau aussehen wird. Aber dass es für die britische Wirtschaft erstmal viele Probleme bringen wird, weil und auch viel Unsicherheit, die in der Wirtschaft für Investitionsentscheidungen ja nie hilfreich ist und für die Kapitalmärkte auch nie besonders hilfreich ist. Insofern, dass es am Anfang sehr große Probleme geben wird, ist, glaube ich, klar, wie sich das dann langfristig auswirken wird. Da gibt es ja auch Studien, die sagen, so groß werden die Einschränkungen gar nicht sein. Auf jeden Fall jetzt auf dem Rest Europas. Natürlich wird es sich auch Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben, aber das wird sich wieder einpendeln und der Preis, den die Briten bezahlen, wird im Zweifelsfall schon höher sein als der, den der Rest Europas bezahlt. Dann blicken wir auf die andere Seite des Kanals, auf den Kontinent also oder wie die Briten sagen, nach Europa. Hat die Europäische Union, hat die EU zu hart verhandelt, um damit auch ein Signal auszusenden an potenzielle andere Austrittskandidaten? Ey, macht das nicht, wenn ihr das macht, dann geht's euch nicht gut. Ein bisschen war das ein Hintergedanke, aber gleichzeitig finde ich, ist das ja auch richtig, diese Idee, habe ich ja eben schon gesagt, nur zu sagen, wir wollen die Vorteile mitnehmen, aber mit den Pflichten nichts zu schaffen haben, dass das jetzt kein Szenario sein kann, was die EU aktiv unterstützen kann, ist richtig. Und ein anderer Teil des Problems ist ja von der EU nur indirekt zu verantworten, dass die Briten eben gesagt haben, sie wollen keine Grenze zwischen Irland und Nordirland, was ja bedeutet, sie müssen dann irgendwie in der Zollunion bleiben und was dann viele weitere Probleme aus ihrer Sicht mit sich bringt. Da muss man sich dann entscheiden, beides zu sagen, wir wollen keine Grenze, aber wir wollen auch keine Zollunion, das geht halt nicht zusammen. Das ist nicht die Schuld der EU, dass es da jetzt diese Probleme mit dem sogenannten Backstop geht. Das ist einfach, dass man sich da entscheiden muss, welches dieser beiden Ziele einem wichtiger ist. Und das haben die Briten bis heute nicht getan. Unauflösbare Widersprüche. Am Montag sind wir vielleicht ein bisschen schlauer oder zumindest so schlau wie Theresa May, die Regierungschefin, die dann ihren Plan B vorlegen will.